Heute ist die Reihe einmal mehr an mir, euch eine unbekannte Stimme aus der großen, weiten deutschsprachigen Podcast-Welt vorzustellen. Und zwar möchte ich euch die Stimme von Nico Herzog vorstellen und seinen Bildsprache-Podcast. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht mehr so eine ganz neue Stimme ist. Also zumindest habe ich das Gefühl in den letzten Wochen, dass dieser Name doch des Öfteren gefallen ist und zunehmend bekannter wird, was großartig ist und wohlverdient, denn dieser Bildsprache-Podcast ist sehr, sehr toll, sehr genial und ich finde, das ist auch eine bemerkenswerte Idee für einen Podcast, die Nico dort hatte. Zu der Idee ganz schnell, Nico, der selbst Fotojournalismus und Dokumentarfotografie studiert und seit Jahren auch schon als Fotojournalist arbeitet. Nico hat die Vorstellung oder die Idee, mit seinem Podcast zu zeigen, wie Fotojournalismus funktioniert. Und zwar ist einer der wesentlichen Punkte, dass Fotojournalismus nicht dafür da ist, um Texte, die schon existieren, irgendwie aufzuhübschen oder zu veranschaulichen, sondern die Bilder, um die es ihm geht, diese Bilder erzählen Geschichten in sich. Ja, das heißt, man braucht keinen erklärenden Text, sondern es reicht, wenn man dieses Foto sieht und einfach das, was auf dem Foto dargestellt ist, so aussagekräftig ist und so fotografiert ist, dass allein das schon eine Geschichte erzählt. Nico stellt diese Bilder vor, er stellt selbstverständlich auch die Fotografen oder Fotografinnen hinter diesen Bildern vor. Und das macht für mich diesen Podcast auch unwahrscheinlich spannend, denn diese Gäste, die Nico sich einlädt, die erzählen natürlich, unter welchen Umständen und unter welchen Bedingungen diese Bilder entstanden sind und wie sie zum Beispiel auch überhaupt darauf gekommen sind, in bestimmte Regionen zu fahren, zum Beispiel in die Vereinigten Staaten, in gewisse Regionen zu fahren und dort mehrere Wochen einfach zu versuchen, Menschen zu fotografieren, die dort in einer bestimmten Region versuchen zu arbeiten beziehungsweise Arbeit zu finden. Das ist unwahrscheinlich interessant und das sind natürlich auch Informationen und Details, die man sonst in der Form nicht erzählt bekommt und schon gar nicht so erzählt bekommt wie von jemandem, der das wirklich ja hautnah erlebt hat. Wer sollte sich diesen Podcast jetzt anhören? Natürlich alle, die sich irgendwie für Journalismus interessieren, natürlich auch alle, die sich irgendwie für Fotografie interessieren. Ja, also da erfährt man ziemlich spannende Details zu den jeweiligen Bereichen auf jeden Fall. Und natürlich ist dieser Podcast auch wirklich für all diejenigen von euch spannend, denen das ein bisschen so geht wie mir und die das einfach auch unwahrscheinlich interessant finden, solche Berichte von Leuten zu hören, die versuchen, sich einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Feld zu nähern und die einfach dann von ihren Erfahrungen damit berichten können. Ihr solltet diesen Podcast nicht hören, wenn ihr euch prinzipiell überhaupt nicht für Bilder interessiert und wenn ihr das völlig überflüssig findet, dass es sowas gibt. Und ihr solltet das vielleicht auch nicht hören, wenn ihr nicht erfahren möchtet, wie es zum Beispiel ist, als Journalist in Deutschland zu arbeiten, sich, wenn man freiberuflich ist, ja mehr oder weniger dann auch durchzuschlagen. Und wenn euch nicht interessiert, welche Hintergrundgeschichten denn Bilder so haben können, dann ist dieser Podcast für euch nicht geeignet. Selbstverständlich habe ich auch für den Bildsprache-Podcast eine kurze Zusammenstellung und die würde ich euch jetzt einfach mal kurz einspielen. Der Weg zur Fotografie war bei mir deutlich anders. Ja, das trifft es wahrscheinlich am besten. Ich will mal ein bisschen weiter anfangen. Ich habe schon gerne früher geknipst auf Film, aber hatte nie so richtig die Vision, Fotograf zu werden. Eigentlich Knipser. Genau, Berufsknipser. Aber der primäre Reiz für Bilder ist eigentlich aus Tageszeitung entstanden. Das weiß ich noch, weil zum Beispiel als kleines Kind, kann ich mich noch gut dran erinnern, da konnte ich noch nicht lesen, da habe ich zum Beispiel eine brennende Bohrinsel gesehen, Offshore-Bohrinsel. Und das hat mich immer viel, viel mehr interessiert als der Text eigentlich. Und ich habe dann immer meine Eltern gefragt, eigentlich, was zeigt dieses Bild? Was ist da drauf zu sehen? Warum brennt das? Das heißt, das ist wie in so einer abgeschotteten Welt, in der das Wert des Geldes total verschoben ist. Also ja. Ne, das Geld ist viel wertloser, du musst viel mehr verdienen, obwohl man sich trotzdem noch im gleichen Land befindet sozusagen. Richtig. Das ist total seltsam. Hotels, Motels sind auf Jahre schon ausgebucht, das habe ich schon aus Deutschland gesehen, wo ich da versucht habe, einen Platz zu finden. Und selbst wenn da was frei ist, das kostet halt welche, die halt vorher $50 vielleicht die Nacht verlangt haben, die kosten auf einmal 120, da geht das los, wenn man überhaupt einen Platz kriegt, wenn man überhaupt noch was finden kann. Also wir wollen nicht den Cent auf dem Gasherd fotografieren. Also und denken, dass man das auch irgendwie ein bisschen cleverer bebildern kann. Um die Ecke denken. Und die Bildredakteure, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, nicken da ganz kräftig, wenn wir das vorschlagen oder schlagen selber vor, dass es doch bitte auch Symbolbilder geben sollte zur Armut, Gleichberechtigung. Oder Gleichberechtigung oder Homosexualität, die nicht so klischee-mäßig sind oder die nicht so plump sind wie eben der Cent auf dem brennenden Gasherd. Soweit ein kurzer Einblick in den Bildsprache-Podcast. Bisher sind nur in Anführungsstrichen 3 Episoden erschienen. Das heißt, wenn ihr jetzt vorhabt, das regelmäßiger zu hören, dann habt ihr jetzt noch eine gute Gelegenheit, um dort einzusteigen und dann ziemlich schnell auch auf dem Laufenden zu sein. Ich möchte euch nochmal wirklich auch die Website ans Herz legen. Dort findet ihr nicht nur die Fotos zu den jeweiligen Episoden, sondern ihr findet dort auch ein Glossar, in dem Nico spezielle Begriffe erklärt, die vielleicht während dieser Gespräche auftauchen und die aus dem Bereich Fotografie beziehungsweise Journalismus sind und die man vielleicht nicht gleich versteht, wenn man sich da nicht ein bisschen näher mit beschäftigt hat. Also solche Dinge finden sich dort auch. Es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Es lohnt sich, wie ich finde, sehr, sehr, sehr dort auch einmal reinzuhören. Und mit diesen Empfehlungen lasse ich euch jetzt einfach mal alleine und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.